Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines indifferenten Aushilfsjedis, Folge 47. Ich wurde gefragt, ob ich eine Folge und wieder eine Woche zu Hamburg machen würde. Nee, mache ich nicht. Ich habe mir da lange drüber Gedanken gemacht und ich hatte da eigentlich auch schon so den ein oder anderen Ansatz. Aber irgendwie, nee, ich bin da irgendwie nicht zufrieden mit dem, was ich da schreibe, weil es ist irgendwie nicht so ganz einfach. Also ich meine, wir sehen es mal so. Alles begann ja damit, dass die Polizei sich ziemlich falsch verhielt. Und alles begann natürlich damit, dass die Polizei Camps verboten hat und an anderer Stelle dann auch die Gewalt als erstes ausübte, was ja auch dafür sorgte, dass die Leute in der Presse die Polizei als erstes verurteilten. Und es auch eine Solidarisierung in der Bevölkerung gab und auch beispielsweise St. Pauli Leute dann unterkommen ließ, weil, wie gesagt, Camps verbote. Das Ganze drehte sich dann allerdings. Natürlich kann man sagen, okay, wenn du Menschen in die Enge treibst, wenn du Menschen völlig ungerecht behandelst und wenn du natürlich auch noch solche Sachen machst, wie Pressefreiheit einschränken, dann eskalieren solche Sachen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, diese Eskalation ist trotz allem nicht zu rechtfertigen. Natürlich kann sich jeder eine Sturmhaube überziehen und irgendwo hinmarschieren. Das heißt, dafür muss man noch nicht mal Linker sein. Aber es ist dann trotz allem etwas schwierig, da einfach einen knackigen Text zu haben, der nicht doch wieder sehr viel Relativierung und sehr viel Differenzierung erfordert. Und entsprechend, nein, zu Hamburg wird es so eine und wieder eine Woche Folge nicht geben. Ja, schade für manche, aber ja, ich war da nicht zufrieden mit den Texten, die mir da aus der Feder quollen. Dementsprechend, nee, schade. Aber dafür war ja jetzt vor kurzem war der Prime Day, der Amazon Prime Day. Und da fiel mir auf, dass ja, es gab zwar recht viele Angebote, die dann durchaus auch sehr, sehr günstig waren. Natürlich vor allem die Amazon-eigenen Produkte wie das Kindle, den Fire TV Stick und Co. Und ich habe dann tatsächlich mal überlegt, was kann ich denn noch bestellen? Was brauche ich denn noch dringend? Und habe dann so mal auf meine Wunschlisten geschaut und ja, es war gar nicht so viel, was da noch mit musste. Denn irgendwie, ich bin gar nicht so der klassische Online-Käufer, beziehungsweise ich bin gar nicht so der große Einkäufer. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich andere Leute Wunschlisten mal sehe, wie viel da auf diesen Listen tatsächlich liegt und was die sich tatsächlich wünschen und wie umfangreich diese Listen sind. Und wenn ich dann so auf meine Liste schaue, ich habe mal irgendwann aus Jux und Dudeldei eine Konsole draufgestellt und ich habe aus Jux und Dudeldei ein zur Konsole passendes Spiel gepackt und ein paar ganz wenige kleine andere Dinge. Aber eigentlich die meisten Sachen, wenn ich sie denn haben möchte, kaufe ich mir. Und wenn ich sie nicht haben möchte, schmeiße ich sie auch gar nicht auf die Wunschliste, weil ja, es gibt keinen Bedarf. Also natürlich gäbe es wunderbare, tolle, super schicke, bessere Mikros als das, in das ich jetzt gerade spreche. Aber das brauche ich einfach nicht. Und entsprechend kaufe ich es mir nicht. Also das ist irgendwie so die einfache Logik. Ich brauche was nicht, also schmeiße ich es auch gar nicht auf die Wunschliste. Wenn ich etwas dringend bräuchte, würde ich es mir auch dringend kaufen. Das Boxenset, das hier am PC hängt, ist ein recht simples, einfaches. Ich brauche kein neues. Ich habe einen Monitor, der ist zwar nicht der beste, aber ich brauche auch keinen besseren. Ich habe ja einen. Maustastatur zum Beispiel auch, habe ich anständige, brauche ich nichts Neues. Und so sammelt sich das eben tatsächlich. Ich meine, was ich auch bei ganz vielen Wunschlisten sehe, sind zum Beispiel Drohnen. Menschen wünschen sich Drohnen, mit denen sie durch die Gegend fliegen. Ja, könnte ich mir tatsächlich auch drauf packen. Wäre sicher ein nettes Spielzeug. Auf der anderen Seite, wenn ich dieses Spielzeug so dringend und gerne haben wollen würde, dann würde ich es mir einfach kaufen, und nicht warten, bis es irgendwie im Angebot ist, beziehungsweise auf meine Wunschliste packen. Weil ich gehe davon aus, dass wenn ich es auf meine Wunschliste packe und es irgendwer dann mal über die Wunschliste verschenkt, würde ich mich zwar wahrscheinlich freuen, aber der Drang, es zu haben, wäre gar nicht so groß. Sprich, die Wunschliste ist bei mir eigentlich ja immer recht leer. Was auch schon mit dem Zeilenende mal besprochen war, wir wollten mal für die Elite Wunschlisten anlegen und in den Blog ablegen, damit, falls irgendwer irgendwie uns was Gutes tun möchte, sich da umschauen kann. Aber ja, ich habe keine große, lange Wunschliste. Entsprechend, wenn ihr mir irgendein Produkt habt, das ich unbedingt auf meine Wunschliste packen sollte, irgendwelche Geheimtipps, die ich unbedingt besorgen sollte, mir, ja, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare oder lasst mir anderweitig eine Nachricht zukommen. Aushilfsjedi@gmx.net. Da müsste man, glaube ich, mich erreichen können. Und sonst, ja, weiß nicht. Ich bin nicht so der große Sammler, glaube ich. Ich bin eigentlich gut versorgt. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr Rezensionen schreibt, Sterne gebt bei iTunes und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Das ist was, was man sich irgendwie nicht kaufen kann. In diesem Sinne, vielen Dank. Tschüss.